3. November 1918. Bewaffneter Aufstand der Matrosen und Arbeiter in Kiel, Beginn der deutschen Novemberrevolution. In wenigen Tagen breitet sich die revolutionäre Welle über das ganze Land aus. Bremen, Hamburg, Rostock, Hannover, Schwerin, Dresden, Düsseldorf, Halle, Leipzig, Magdeburg und andere Orte werden von der Revolution erfasst. Überall das gleiche Bild. Massendemonstrationen und Generalstreik. Die Arbeiter bewaffnen sich. Arbeiter- und Soldatenräte entstehen. Sie üben in den ersten Revolutionstagen vielerorts reale Macht aus. Am 7. November erzwingen die Münchner Arbeiter und Soldaten die Abdankung des bayerischen Königs und rufen die Republik aus. 9. November 1918. Die Revolution greift auf die Hauptstadt Berlin über. Hunderttausende Arbeiter und Soldaten folgen dem Aufruf der Spartakusgruppe und der revolutionären Obleute der Großbetriebe, dem Aufruf zum Generalstreik und zum bewaffneten Aufstand. In allen Aktionen zeigt sich, die Arbeiterklasse ist die Haupttriebkraft der Revolution. Große Teile der Arbeiterklasse erstreben die sozialistische Umgestaltung. Im Bündnis mit den anderen Werktätigen erzwingt die Arbeiterklasse die Beendigung des Krieges, stürzt die Hohenzollernmonarchie und die kaiserliche Regierung sowie die Fürstenherrschaft in den Einzelstaaten. Eine Republik entsteht. Im ersten Ansturm erkämpfen die Arbeiter bedeutende demokratische und soziale Rechte, wie Koalitions-, Presse- und Versammlungsfreiheit, allgemeines Wahlrecht, auch für Frauen, den 8-Stunden-Tag und das Tarifrecht. Wie kam es zur Revolution? Die Herrschaft der Monopolbourgeoisie hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit aufs Äußerste verschärft. Immer tiefer wird die Kluft zwischen den imperialistischen Profitinteressen und den Lebensinteressen der Werktätigen. Der Erste Weltkrieg, hervorgegangen aus dem Drang der imperialistischen Mächte nach Expansion, Raub fremder Gebiete und Naturschätze, Neuverteilung der Macht- und Einflusssphären, steigert die Opfer und Entbehrungen der Werktätigen ins Unermessliche. Von Anfang an kämpfen im kaiserlichen Deutschland die besten Revolutionäre gegen diesen imperialistischen Raubkrieg. An ihrer Spitze Karl Liebknecht. Am 1. Mai 1916 demonstrieren auf dem Potsdamer Platz in Berlin tausende Werktätige gegen Krieg und Militärdiktatur. Im Jahre 1917 währt das Völkermorden des imperialistischen Krieges bereits 3 Jahre. Die größten Blutopfer werden von den Werktätigen gefordert. Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie müssen mehr und mehr mit Frauen besetzt werden. Zunehmend wächst in der Bevölkerung und im Heer die Unzufriedenheit mit der imperialistischen Kriegspolitik und ihren unmenschlichen Auswirkungen. Besonders nach der Februarrevolution 1917 in Russland entwickelt sich in der deutschen Kriegsflotte eine revolutionäre Bewegung der Matrosen. Auf einigen Schiffen kommt es zu Hungerstreiks, Gehorsamsverweigerungen und anderen Protestaktionen. Dem deutschen Militarismus gelingt es, dieses Aufbegehren noch einmal zu ersticken. Die revolutionären Führer dieser Bewegung, Albin Köbis und Max Reichpietsch, werden zum Tode verurteilt und ermordet. An der Ostfront verbrüdern sich deutsche und russische Soldaten. Im April 1917 streiken Hunderttausende deutscher Arbeiter, besonders jene, die in der Rüstungsindustrie beschäftigt sind. Am 7. November 1917, nach dem alten russischen Kalender am 25. Oktober, erheben sich unter Führung der Partei Lenins die Arbeiter, Bauern und Soldaten Russlands. Völker, hört die Signale. Mit seinem Sieg in der großen sozialistischen Oktoberrevolution eröffnet das russische Proletariat eine neue Etappe der Menschheitsgeschichte. den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Noch während des bewaffneten Aufstandes tritt in Petrograd der zweite Sowjetkongress zusammen. In seiner ersten Rede vor dem Kongress verkündet Wladimir Iljitsch Lenin das Dekret über den Frieden. Die Sowjetregierung fordert alle kriegführenden Völker und deren Regierungen auf, sofort Verhandlungen über einen gerechten, demokratischen Frieden aufzunehmen. Das Dekret über den Frieden zeugt davon, dass Frieden und Sozialismus eins sind. Von den deutschen Werktätigen wird dieser Friedensruf begeistert aufgenommen. Der Rote Oktober vermittelt die allgemeingültige Lehre: Nur auf revolutionärem Wege, geführt von einer kampferprobten marxistisch-leninistischen Partei, kann die Arbeiterklasse die kapitalistische Ausbeuterordnung beseitigen. Völker, hört die Signale! Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Franz Mehring und Wilhelm Pieck, die führenden Vertreter der Spartakusgruppe, stehen von Anfang an fest an der Seite des ersten Arbeiter- und Bauernstaates der Welt. Karl Liebknecht betont: Wir stehen an einem Wendepunkt der Geschichte. Die Revolution ist für die Werktätigen und Unterdrückten aller Völker zum Kampfruf geworden. Und Rosa Luxemburg stellt fest: Die Lenin-Partei war die einzige, die das Gebot und die Pflicht einer wirklich revolutionären Partei begriff, die durch die Losung "Alle Macht in die Hände des Proletariats und des Bauerntums" den Fortgang der Revolution gesichert hat. Über 1 Million streikender Arbeiter der Rüstungsindustrie sowie anderer Betriebe fordern Ende Januar, Anfang Februar 1918 die Beendigung des imperialistischen Krieges. Entsprechend den Forderungen der Spartakusgruppe, dem russischen Beispiel zu folgen, bilden sie Arbeiterräte. Durch die aktive Hilfe rechter Führer der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften kann die kaiserliche Regierung jedoch die Massenbewegung gegen den Krieg noch einmal mit brutalem militärischem Terror unterdrücken und das verbrecherische Völkermorden verlängern. Zu den aktivsten Gegnern des imperialistischen Krieges gehört die sozialistische Arbeiterjugend. 2000 Jugendliche versammeln sich am 5. Mai 1918 im Wald von Stolpe bei Berlin zu einer illegalen Kundgebung anlässlich des 100. Geburtstages von Karl Marx. Die Teilnehmer richten an die deutsche Jugend den Appell, mit revolutionären Mitteln den Krieg zu beenden. Im Herbst 1918 zeichnet sich der militärische Zusammenbruch des imperialistischen Deutschlands ab. Parlamentarische Reformen des Reichskanzlers Prinz Max von Baden und der Eintritt rechter sozialdemokratischer Führer in die kaiserlich-imperialistische Regierung können daran nichts ändern. Die Revolution reift heran. Inspiriert durch ihre siegreichen Klassenbrüder im Sowjetland, bereiten die besten Kräfte der deutschen Arbeiterbewegung die revolutionäre Erhebung vor. Auf ihrer illegalen Reichskonferenz am 7. Oktober 1918 in Berlin weist die Spartakusgruppe den Weg. Mit diesem Aufruf will sie die Massen über die Verwirklichung antiimperialistischer und demokratischer Ziele an die sozialistische Revolution heranführen, die auch in Deutschland objektiv auf der Tagesordnung steht. Unter dem Einfluss der Spartakusgruppe und anderer linker Kräfte nimmt der revolutionäre Elan der Massen rasch zu. Im November 1918 gelingt es Millionen deutscher Arbeiter und Soldaten in der bis dahin größten Massenaktion der deutschen Arbeiterbewegung, die Herrschaft der Monopolherren, Junker und Militaristen tief zu erschüttern. Auf dem Schloss der Hohenzollern weht die rote Fahne. Unter der begeisterten Zustimmung der revolutionären Arbeiter und Soldaten ruft Karl Liebknecht am Nachmittag des 9. November vom Balkon des Berliner Schlosses die Sozialistische Republik aus. In diesen entscheidenden Stunden warnt er: Wenn auch das Alte niedergerissen ist, dürfen wir doch nicht glauben, dass unsere Aufgabe getan sei. Wir müssen alle Kräfte anspannen, um die Regierung der Arbeiter und Soldaten aufzubauen und eine neue staatliche Ordnung des Proletariats zu schaffen. Karl Liebknechts Warnung ist nur allzu berechtigt. Die rechten sozialdemokratischen Führer, die alles getan haben, um die Revolution zu vereiteln, sie versuchen nun, sich an die Spitze der Massenbewegung zu stellen. Ihr Ziel? Die Weiterentwicklung der Revolution zu einer sozialistischen zu verhindern und sie schließlich völlig niederzuwerfen. Am Mittag des 8. November überträgt der Reichskanzler Prinz Max von Baden sein Amt dem Führer der SPD, Friedrich Ebert. Unter Eberts Leitung wird der sogenannte Rat der Volksbeauftragten gebildet. Er besteht aus 3 prominenten Reichsopportunisten sowie 3 Zentristen und bezeichnet sich demagogisch als rein sozialistische Regierung. Noch am 10. November verbündet sich der Rat der Volksbeauftragten mit der obersten Heeresleitung. Über dieses Telefon hat der rechtssozialdemokratische Vorsitzende des Rats, Friedrich Ebert, eine ständige geheime Verbindung zu Generalleutnant Wilhelm Gröner. Parallel zu diesem konterrevolutionären Akt schließen die Gewerkschaftsführer am 15. November ein Arbeitsgemeinschaftsabkommen mit den Monopolkapitalisten. Damit sollen vor allem die Gewerkschaftsmitglieder vom revolutionären Kampf um die Enteignung der Monopol- und Bankherren abgehalten werden. Die einzige Kraft, die der deutschen Arbeiterklasse den Weg zum Sieg der Revolution weist, sind die deutschen Linken. Am 11. November bildet sich in Berlin die Spartakusgruppe in den Spartakusbund um. Damit wird ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer selbstständigen revolutionären Kampfpartei der deutschen Arbeiterklasse gegangen. An die Spitze der Zentrale des Spartakusbundes treten Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. In zahllosen Versammlungen, in der roten Fahne und in Flugblättern erläutert der Spartakusbund den Massen die nächsten Aufgaben. Unter der Losung »Alle Macht den Räten« mobilisiert er sie zur konsequenten Vollendung der bürgerlich-demokratischen Revolution und ihrer Weiterführung zur sozialistischen Revolution. Die Mitglieder des Spartakusbundes bewähren sich als die entschlossensten und zielklarsten Kämpfer für die Interessen der Arbeiterklasse und des ganzen Volkes. Die Auseinandersetzung zwischen den Klassenkräften spitzt sich zu. Rätemacht oder Nationalversammlung? Am 16. Dezember wird in Berlin der erste Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte eröffnet. 250.000 Berliner Arbeiter und Soldaten folgen dem Aufruf des Spartakusbundes. Sie versammeln sich vor dem Tagungsgebäude, um dem Kongress ihre revolutionären Forderungen zu unterbreiten. Doch auf dem Kongress selbst vertritt nur eine kleine Minderheit die linken Kräfte. Unter dem Einfluss der rechten Führer der SPD lehnt die Mehrheit der Delegierten die Forderung nach Errichtung der Rätemacht ab und beschließt, Wahlen zu einem bürgerlichen Parlament, einer Nationalversammlung durchzuführen. Dieser Beschluss leitet den Niedergang der Rätebewegung ein und kennzeichnet eine Wende in der Revolution. Bereits am 10. Dezember begrüßte Friedrich Ebert in Berlin von der Westfront zurückkehrende Truppen. Seit Beginn der Revolution haben die konterrevolutionären Kräfte, einschließlich der rechten sozialdemokratischen Führer, eine zügellose antikommunistische und antisowjetische Hetze entfacht. Unter dem verlogenen Vorwand, die deutschen Grenzen im Osten gegen einen sowjetischen militärischen Überfall sichern zu müssen, organisieren die deutschen Imperialisten und Militaristen konterrevolutionäre Truppen. Diese nehmen am Interventionskrieg gegen die Sowjetmacht teil und werden zur Niederschlagung der revolutionären Kräfte im eigenen Land eingesetzt. Über 2000 konterrevolutionäre Soldaten überfallen am 24. Dezember mit Artilleriefeuer die Berliner Volksmarinedivision, die im Schloss und im Marstall Quartier bezogen hat. Heldenhaft verteidigen sich die Matrosen. Mit Unterstützung der Berliner Arbeiter, die in großen Demonstrationszügen ins Stadtzentrum marschieren, wird dieser Überfall abgewehrt. Einberufen vom Spartakusbund und von den revolutionären Obleuten findet am 29. Dezember in Berlin eine machtvolle Protestkundgebung gegen die Vorstöße der Konterrevolution statt. Ein unübersehbarer Trauerzug gibt den Opfern der Blutweihnacht das letzte Geleit zum Berliner Friedrichshain. Der heldenhafte Kampf der Revolutionäre und der zielklare Wille einzelner Führer kann eine im Feuer des Klassenkampfes gestählte, mit der Wissenschaft des Marxismus-Leninismus ausgerüstete Partei der Arbeiterklasse nicht ersetzen. Deshalb beschließt der Spartakusbund, unverzüglich eine solche Partei zu schaffen. Die Kommunistische Partei Deutschlands. Ihr Gründungsparteitag vom 30. Dezember 1918 bis zum 1. Januar 1919 im Festsaal des Preußischen Abgeordnetenhauses in Berlin. 127 Delegierte aus 56 Orten nehmen daran teil. Vor allem Vertreter des Spartakusbundes, aber auch anderer linker Gruppen. Zu den Mitgliedern der Zentrale der KPD, an deren Spitze Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg stehen, gehören solche bewährten Revolutionäre wie Hermann Duncker, Hugo Eberlein, Leo Jokiches, Ernst Mayr und Wilhelm Pieck. Das Programm der KPD, das auf den Lehren von Marx und Engels beruht, wird von Rosa Luxemburg erläutert. Mit Recht kann sie feststellen: Heute erleben wir den Moment, wo wir sagen können, wir sind wieder bei Marx, unter seinem Banner. Die Gründung der KPD bildet einen Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Nun besitzt die deutsche Arbeiterklasse wieder eine organisierte revolutionäre Vorhut, die es ihr ermöglicht, ihre historische Mission zu erfüllen. Seit ihrer Gründung handelt die KPD nach dem Beispiel der größten und erfolgreichsten Partei der internationalen Arbeiterbewegung, nach dem Beispiel der Partei Lenins. Sie steht fest auf dem Boden des proletarischen Internationalismus und unbeirrbar an der Seite des ersten sozialistischen Staates. In dem Grußtelegramm des Gründungsparteitages der KPD an die russische sozialistische Sowjetrepublik heißt es: Das Bewusstsein, dass bei euch alle Herzen für uns schlagen, gibt uns in unserem Kampfe Kraft und Stärke. Wladimir Iljitsch Lenin schätzt die internationale Bedeutung der Gründung der KPD hoch ein. Als der deutsche Spartakusbund den Namen Kommunistische Partei Deutschlands annahm, da war die Gründung einer wahrhaft proletarischen, wahrhaft internationalistischen, wahrhaft revolutionären Dritten Internationale, der Kommunistischen Internationale, Tatsache geworden. Seit ihrem Entstehen kämpft die KPD unablässig darum, die vom Opportunismus verursachte Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung zu überwinden. Kämpft sie darum, die Arbeiterklasse auf revolutionärer Grundlage zu einen und zur politischen Macht zu führen. Trotz des brutalen Terrors der Konterrevolution baut die KPD in den folgenden Wochen ihre Organisation auf. Großen Anteil daran haben solche hervorragenden Funktionäre wie Fritz Heckert in Chemnitz und Georg Schumann in Leipzig. Bereits im Frühjahr 1919 entstehen die ersten Bezirksleitungen. Unter großen Schwierigkeiten gelingt es auch, einige regionale Zeitungen herauszugeben. Doch die konterrevolutionären Kräfte gehen nunmehr direkt zur militärischen Niederschlagung der Revolution über. Anfang Januar 1919, noch vor den Wahlen zur Nationalversammlung, provozieren sie die Berliner Arbeiter zum bewaffneten Kampf. Die Regierung Ebert-Scheidemann, aus der inzwischen die Vertreter der USPD ausgeschieden sind, beginnt die Aktion mit der Absetzung des revolutionären Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn, der dem linken Flügel der USPD angehört. Hunderttausende Berliner Arbeiter und Soldaten antworten auf diese Provokation mit Generalstreik sowie Massendemonstrationen und Kundgebungen. Sie fordern die Entwaffnung der Konterrevolution und die Bewaffnung des Proletariats. Am 5. Januar 1919 spricht Karl Liebknecht auf einer Kundgebung unter den Linden zu den Demonstranten. Die Revolutionäre beherrschen am 5. und 6. Januar das Zentrum der Stadt. Arbeiter und Soldaten demonstrieren für die Verteidigung und Erweiterung der Errungenschaften der Revolution. Aber die Kraft der revolutionären Arbeiter und Soldaten in Berlin reicht nicht aus, um die massiven Vorstöße der Konterrevolution abzuwehren. Unter dem Oberkommando des rechten Sozialdemokraten Gustav Noske, der Ende 1918 in die Regierung eingetreten ist, entfesseln Freikorps und bewaffnete Verbände konterrevolutionärer Truppen, befehligt von kaiserlichen Generalen und Offizieren, einen blutigen Terror. Zynisch erklärt Noske, einer muss der Bluthund sein. Tapfer verteidigen hunderte revolutionärer Arbeiter, Soldaten und Matrosen die von ihnen besetzten Gebäude. Nach erbitterter Gegenwehr unterliegen sie jedoch den zahlenmäßig überlegenen und mit schweren Waffen ausgerüsteten Regierungstruppen. Öffentlich wird zum Mord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg aufgefordert. Am 15. Januar werden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von Söldnern der berüchtigten Gardekavallerie-Schützendivision verhaftet und im Tiergarten Meuchlings umgebracht. Ihr Tod ist ein schwerer Verlust für die deutsche und die internationale Arbeiterbewegung. Am selben Tag veröffentlicht die Rote Fahne den letzten Artikel Karl Liebknechts, seinen flammenden Kampfruf, trotz alledem. Es kommt dahin, trotz allem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht. Trotz allem. Die Besiegten der blutigen Januarwoche, sie haben ruhmvoll bestanden. Sie haben um Großes gestritten, um edelste Ziele der leidenden Menschheit. Die Geschlagenen von heute werden die Sieger von morgen sein. Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird, leben wird unser Programm. Es wird die Welt der erlösten Menschheit beherrschen. Trotz alledem. In allen Teilen Deutschlands und auch im Ausland erheben die Werktätigen flammenden Protest gegen die feige und ungeheuerliche Bluttat an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Sie fordern die strengste Bestrafung der Mörder und ihrer Hintermänner. Am 25. Januar geben die Berliner Arbeiter Karl Liebknecht und 31 der in den Januarkämpfen ermordeten Arbeiter das letzte Geleit. Rosa Luxemburg, deren Leichnam die Mörder in den Landwehrkanal geworfen haben, kann erst am 13. Juni beigesetzt werden. In einer Atmosphäre antikommunistischer Mordhetze, unter dem Schutz konterrevolutionärer Truppen, finden am 19. Januar 1919 die Wahlen zur Nationalversammlung statt. Unter diesen Bedingungen erringen die bürgerlichen Parteien mit 15,6 Millionen mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen. Die SPD erhält 11,5 Millionen und die USPD 2,3 Millionen Stimmen. Das Wahlergebnis dokumentiert die weitere Veränderung des Kräfteverhältnisses zugunsten der Konterrevolution. Nun kann sie zur schrittweisen Konsolidierung der schwer erschütterten imperialistischen Herrschaft übergehen, in Form der bürgerlich-parlamentarischen Republik. Die Nationalversammlung wird für den 6. Februar nach Weimar einberufen, weit ab von den Zentren der Arbeiterklasse und wiederum geschützt von schwer bewaffneten Söldnern. Zum ersten Präsidenten der Weimarer Republik wird der rechte Sozialdemokrat Friedrich Ebert gewählt. Sein Parteifreund Philipp Scheidemann bildet eine Koalitionsregierung aus Vertretern bürgerlicher Parteien und der SPD. Auch in der folgenden Zeit kann die imperialistische Bourgeoisie ihre Klassenherrschaft nur mit Hilfe der rechten sozialdemokratischen Führer aufrechterhalten. Trotz ihrer Niederlage in den Januarkämpfen ist die revolutionäre Kraft der deutschen Arbeiterklasse ungebrochen. In machtvollen Massenstreiks und in bewaffneten Kämpfen setzen sich Hunderttausende Arbeiter gegen die Angriffe der Konterrevolution zur Wehr. Vereinzelt kommt es zur Errichtung der Rätemacht in lokalem Rahmen. So übernimmt am 10. Januar in Bremen ein Rat der Volkskommissare die Macht. Großen Anteil an diesem revolutionären Schritt hat der Arbeiterrat der Weserwerft. Am 4. Februar wird die Bremer Räterepublik auf Befehl Noskes von Regierungstruppen niedergeschlagen. Im Mittelpunkt der großen Massenstreiks, die die Arbeiterklasse im Frühjahr 1919 führt, stehen die Forderungen nach Sozialisierung, Enteignung wichtiger Industriezweige und Anerkennung der Betriebsräte als Organe einer echten Mitbestimmung der Arbeiter im Betrieb. Die vordersten Reihen der Kämpfenden bilden die Bergarbeiter des Ruhrgebietes, Mitteldeutschlands und Oberschlesiens. Am 24. Februar treten die Bergarbeiter Mitteldeutschlands in den Generalstreik. Arbeiter anderer Industriezweige schließen sich an. Der Streik dehnt sich auf den größten Teil der Provinz Sachsen, auf Anhalt, Leipzig und viele thüringische Städte aus. Auch hier setzt die Regierung Freikorps zur Niederschlagung der Arbeiter ein. Neben brutalem Terror greift die Regierung verstärkt zu den Mitteln der sozialen Demagogie, macht Versprechungen, Teilzugeständnisse. Anfang März künden Plakate der Reichsregierung den Erlass sogenannter Sozialisierungsgesetze an. Eine Manipulation, um die Arbeiter vom Kampf um die Enteignung der Monopolbetriebe abzuhalten. Trotz dieser Beschwichtigungsversuche kommt es Anfang März in Berlin erneut zum Generalstreik und zu bewaffneten Kämpfen. Auch in Berlin treten neben den wirtschaftlichen und sozialen Forderungen immer stärker politische Zielstellungen in den Vordergrund. Anerkennung der Räte. Freilassung der politischen Gefangenen. Auflösung der Freikorps. Bildung revolutionärer Arbeiterwehren und sofortige Herstellung politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zu Sowjetrussland. Wie werden nun diese berechtigten Forderungen der Arbeiter beantwortet? So. Der blutige Terror der Regierungstruppen gegen die revolutionären Berliner Arbeiter erfährt im Vergleich zum Januar noch eine Steigerung. Gestützt auf das von Noske verhängte Standrecht werden etwa 1200 Arbeiter und Soldaten ermordet und tausende Werktätige verhaftet. Charakteristisch für die deutsche Konterrevolution: Während sie im Innern einen blutigen Feldzug gegen das revolutionäre Proletariat führt, nimmt sie zur gleichen Zeit am Interventionskrieg der imperialistischen Mächte gegen die junge Sowjetmacht teil. Mit der Errichtung der Bayerischen Räterepublik erreicht die deutsche Novemberrevolution ihren letzten Höhepunkt. Revolutionäre Arbeiter und Soldaten haben einen konterrevolutionären Militärputsch niedergeschlagen und fordern am 13. April 1919 in München die Bildung einer wirklichen Räteregierung. Sie wird aus Mitgliedern der KPD, der USPD und Parteilosen gebildet. An ihrer Spitze steht der Kommunist Eugen Levinet. Die vordringlichste Aufgabe angesichts der Bedrohung durch die Konterrevolution, ist der rasche Aufbau einer Roten Armee. Mit dem Oberkommando wird der Matrose Rudolf Egelhofer, Mitglied der KPD, betraut. Bereits am 22. April findet in München ein großer Aufmarsch von Einheiten der Roten Armee statt. Auf Befehl der Reichsregierung werden aus allen Teilen Deutschlands Truppen zusammengezogen, die Ende April gegen München vordringen. Heldenhaft verteidigen die revolutionären Arbeiter die Räterepublik. Erst am 3. Mai gelingt es der Übermacht der schwer bewaffneten Söldner, den letzten Widerstand zu brechen. Hunderte Arbeiter fallen dem weißen Terror zum Opfer. Mit der Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik endet die deutsche Novemberrevolution. Die Hauptschuld an dieser Niederlage tragen die rechten sozialdemokratischen Führer. Die Novemberrevolution 1918-1919 war die größte Massenaktion, die die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bis dahin kannte. Die opportunistische Politik und Ideologie der rechten sozialdemokratischen Führer waren die hauptsächliche Ursache dafür, dass es die deutsche Arbeiterklasse nicht vermochte, die Grundfrage der Revolution, die Frage der Macht, zu ihren Gunsten zu entscheiden. Monopolisten und Junker, kaiserliche Generale, reaktionäre Richter und Beamte blieben nach wie vor in Amt und Würden. Zwar gab es eine Veränderung in der Staatsform, aber keinen grundlegenden Wandel der Machtverhältnisse. Alle Bestrebungen, die Novemberrevolution in eine sozialistische Revolution hinüberzuleiten, erlitten eine Niederlage. Ihrem Charakter nach blieb sie eine bürgerlich-demokratische Revolution. Clara Zetkin, Ende März 1919 in die Zentrale der KPD gewählt, schreibt in ihrer Würdigung der revolutionären Kämpfe und revolutionären Kämpfer des Jahres 1919: Auch die Niederlagen der Arbeiterklasse sind Vorbereitungen, Vorstufen künftiger Siege. Wahre Niederlagen werden sie nur dann, wenn das Proletariat aus ihnen hervorgeht, klagend und zagend, ohne gelernt zu haben. Die KPD, ständig unterstützt durch die Kommunistische Internationale und die Partei Lenins, zieht wichtige Lehren aus der Novemberrevolution und den folgenden Klassenkämpfen. Ernst Dehlmann, der seit 1925 an der Spitze der Partei steht, formuliert als Hauptaufgabe: Die KPD zu einer klaren, eisern zusammengeschlossenen, unauflöslich mit den breitesten Massen verbundenen kommunistischen Partei zu entwickeln. Auch nach der Errichtung der faschistischen Diktatur in Deutschland bewährt sich die KPD als konsequente Vertreterin der Interessen des werktätigen Volkes. Davon zeugt auch die Tarnschrift mit der Resolution der Brüsseler Konferenz. In ihrem Kampf gegen das Hitlerregime und für die Errichtung einer demokratischen Republik kommt die KPD immer wieder auf die Lehren der Novemberrevolution zurück. Wilhelm Pieck, der seit der Verhaftung Ernst Thälmanns die Parteiführung übernommen hat, sagt im Mai 1944: Wenn wir Deutschland retten, ihm die Zukunft sichern wollen, dann dürfen wir die verhängnisvollen Grundfehler von 1918 nicht wiederholen. Der Sieg der Sowjetunion im großen Vaterländischen Krieg über den Hitlerfaschismus bringt auch dem deutschen Volk die Befreiung. Die rote Fahne, die Sowjetsoldaten 1945 auf dem Reichstagsgebäude in Berlin hissen, kündet von der unbesiegbaren Kraft des Sozialismus. Das Zentralkomitee der KPD fordert in seinem Aufruf vom 11. Juni 1945: Keine Wiederholung der Fehler von 1918. Schluss mit der Spaltung des schaffenden Volkes. Keinerlei Nachsicht gegenüber dem Narzissmus und der Reaktion. Nie wieder Hetze und Feindschaft gegenüber der Sowjetunion. Denn wo diese Hetze auftaucht, da erhebt die imperialistische Reaktion ihr Haupt. Aktionseinheit der Arbeiterklasse. Das ist die unerlässliche Voraussetzung für die antifaschistisch-demokratische Umwälzung. Auf dem Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946 in Berlin schließen sich KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zusammen. Mit der Gründung der SED wird die grundlegende Lehre aus der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung gezogen. Im Programm der SED heißt es: Die Arbeiterklasse kann ihre historische Mission nur erfüllen, wenn sie die vom Imperialismus und Opportunismus verursachte Spaltung ihrer Reihen beseitigt. Wenn sie ihre Einheit auf revolutionärer Grundlage herstellt und von einer zielklaren, geschlossenen, kampfgestählten marxistisch-leninistischen Partei geführt wird, die eng mit den Massen verbunden ist. Im Oktober 1949 wird unsere Deutsche Demokratische Republik gegründet. Erstmals entsteht ein Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden. Damit wird der Einfluss des Sozialismus in Europa verstärkt. Der Weltimperialismus aber erleidet eine schwere Niederlage. In der DDR wird begonnen, planmäßig die Grundlagen des Sozialismus zu errichten. Unter Führung der SED bewahrt und verwirklicht die Arbeiterklasse alle humanistischen und revolutionären Traditionen des deutschen Volkes. Auch das Vermächtnis der Kämpfer der Novemberrevolution. Viele Betriebe, Schulen und Institutionen tragen die Namen hervorragender Führer der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung. Alljährlich demonstrieren die Berliner Werktätigen zur Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde. Zu Ehren Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs. Den Karl Liebknecht, den haben wir's geschworen, der Rosa Luxemburg, weichen wir die Hand. Das Vermächtnis der revolutionären Kämpfer von 1918-1919 bildet einen starken Kraftquell für die Lösung unserer Gegenwartsaufgaben. Für den Kampf um die Sicherung des Friedens und für die weitere Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes, der Deutschen Demokratischen Republik sowie der ganzen sozialistischen Staatengemeinschaft. Dabei lassen wir uns von der Feststellung Wladimir Iljitsch Lenins leiten: Eine Revolution ist nur dann etwas wert, wenn sie sich zu verteidigen weiß. So ist unsere nationale Volksarmee eine deutsche Armee neuen sozialistischen Typs. Das militärische Machtinstrument der Arbeiterklasse und aller anderen Werktätigen. Es ist von tiefer Symbolik, dass der Palast der Republik, der Sitz der Volkskammer der DDR, auf dem Standort des früheren Hohenzollernschlosses errichtet wurde. Das Ziel, das Karl Liebknecht am 9. November 1918 von dieser Stelle verkündete: Errichtung der Deutschen Sozialistischen Republik. In der DDR ist es verwirklicht. Am 7. Oktober 1975 unterzeichnen Erich Honecker und Leonid Iljitsch Brezhnev in Moskau den neuen Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der DDR und der UdSSR. Genosse Erich Honecker sagt aus diesem Anlass: Wir lassen uns von dem Grundsatz leiten, dass die reichen und umfassenden Erfahrungen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und des Sowjetstaates beim sozialistischen und kommunistischen Aufbau von allgemeingültiger Bedeutung sind. Die Anerkennung dieser Wahrheit betrachten wir als ein Wesensmerkmal des proletarischen Internationalismus. Der 9. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat das strategische Ziel unserer Partei festgelegt. In der Deutschen Demokratischen Republik weiterhin die entwickelte sozialistische Gesellschaft zu gestalten und so grundlegende Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus zu schaffen. Was Karl Marx und Friedrich Engels im Manifest der Kommunistischen Partei wissenschaftlich begründeten, wofür die Partei Lenins uns das große Beispiel gibt und wofür die Besten der deutschen Arbeiterklasse gekämpft und gelitten haben, das wird bei uns Wirklichkeit werden. Musik.